Kapitel 22. Wir landeten um 8 Uhr. Ein kurzes Stück gingen wir im Zwielicht am Ufer entlang und zogen uns dann ins Gasthaus zurück, wo wir das liebliche Bild der sich ins Dunkel hüllenden und doch in ihren schwarzen Umrissen noch erkennbaren Wälder und Berge betrachteten. Der Wind, der sich im Süden gelegt hatte, kam nun sehr heftig vom Westen herauf. Der Mond stand hoch am Himmel und senkte wieder seine Bahn. Wie eine Rabenflucht zogen die Wolken an ihm vorüber und verdüsterten sein Licht, während der See den unruhigen Himmel widerspiegelte, ja ihn durch die rastlosen Wellen noch unruhiger erscheinen ließ. Plötzlich fiel ein heftiger Regenschauer nieder. Am Tage war ich ganz ruhig gewesen, aber als die Nacht alle Gegenstände in ihr Dunkel hüllte, wachten tausend Befürchtungen in meinem Herzen auf. Ich war ängstlich und auf der Hut. Mit der rechten ergriff ich die Pistole, die ich auf der Brust versteckt hielt. Jeder Laut ließ mich aufschrecken, aber ich war entschlossen, mein Leben teuer zu verkaufen und nicht nachzugeben, bis mein oder das Leben meines Gegners ausgelöscht war. Elisabeth sah meiner Aufregung eine Zeit lang schüchtern und ängstlich schweigend zu. Schließlich sagte sie: »Was erregt dich so, mein lieber Viktor? Was fürchtest du?« »Oh, sei still, Geliebte«, rief ich, »diese Nacht noch, und alles wird gut. Aber diese Nacht ist entsetzlich. Oh, so entsetzlich.« Eine Stunde verbrachte ich in dieser Gemütsverfassung, bis mir plötzlich einfiel, dass der Anblick des Kampfes, den ich jeden Augenblick erwartete, für meine Frau schrecklich sein musste. Und so drang ich in sie, sich zurückzuziehen, mit der Absicht, ihr nicht zu folgen, bis ich mehr über meinen Feind wusste. Sie verließ mich, und ich wanderte eine Zeit lang die Gänge im Hause auf und ab und untersuchte jeden Winkel, der meinem Gegner als Schlupfwinkel dienen konnte. Ich konnte jedoch keine Spur von ihm entdecken und fing schon an zu vermuten, dass irgendein glücklicher Umstand ihn an der Ausführung seiner Drohung gehindert hatte, als ich plötzlich einen lauten, gellenden Schrei vernahm. Er kam aus dem Raum, in den sich Elisabeth zurückgezogen hatte. Da wurde mir mit einem Schlage die ganze Wahrheit offenbar. Die Arme sanken mir herab. Ich war wie erstarrt. Ich spürte, wie das Blut durch meine Adern rann und stechend in meinen Gliedmaßen pochte. Das dauerte nur eine Sekunde. Ein zweiter Schrei ertönte und ich stürzte in den Raum. Großer Gott! Warum war es in jenem Augenblick nicht mit mir zu Ende? Warum bin ich hier, um die Zerstörung meiner Lebenshoffnung, des unschuldigsten Wesens auf Erden zu berichten? Da lag sie, leblos, unbeseelt über das Bett geworfen, mit herabhängendem Kopf. Ihre bleichen, verzerrten Züge waren halb von den Haaren bedeckt. Wo ich mich auch hinwende, überall sehe ich das gleiche Bild. Ihre blutleeren Arme, ihre schlaffe Gestalt von dem Mörder auf das Brautbett hingeschleudert. Konnte ich dies ansehen und weiterleben? Ach, das Leben ist hartnäckig und dort am zähesten, wo es am meisten gehasst wird. Einen Augenblick schwankte ich wie eine vom Sturm geschlagene Eiche. Dann sank ich in Ohnmacht. Als ich wieder zu mir kam, standen die Leute aus dem Gasthof schreckensbleich um mich herum. Doch das Entsetzen anderer schien mir als Hohn, als ein Zerrbild meiner eigenen Gefühle. Ich floh vor ihnen zu dem Raum, wo der Leichnam Elisabeths lag, meiner Geliebten, meines Weibes, eben noch atmend, so teuer und wert. Man hatte die Stellung des Körpers geändert, und als sie jetzt so dalag, mit dem Kopf auf ihrem Arm ruhend und einem Taschentuch flüchtig über Antlitz und Nacken geworfen, hätte man meinen können, dass sie schlief. Ich stürzte auf sie zu, umarmte sie inbrüstig, aber die tödliche Starre und Kälte ihrer Glieder besagten mir, dass das, was ich jetzt in den Armen hielt, nicht mehr meine geliebte und angebetete Elisabeth war. Ihr Hals zeigte die mörderischen Male von des Feindes Zugriff. Kein Hauch drang mehr von ihren Lippen. Während ich mich noch in verzweifeltem Schmerz über sie beugte, sah ich wie von ungefähr auf. Vorher hatten die Fenster des Raumes im Dunkel gelegen, und ich wurde von einer Art Panik ergriffen, als ich das blassgelbe Mondlicht ins Zimmer scheinen sah. Die Fensterläden waren aufgerissen worden, und mit unbeschreiblichem Grausen sah ich die widerliche und abscheuliche Gestalt. Ein Grinsen lag auf dem Gesicht des Unholdes. Er schien mich zu höhnen, als er teuflisch mit seinem Finger auf den Leichnam meiner Frau deutete. Ich raste zum Fenster, und die Pistole hervorziehend schoss ich. Er aber wich mir aus, sprang hinab, lief mit blitzartiger Geschwindigkeit fort und tauchte in den See. Auf den Knall hin eilten Leute in das Gemach. Ich zeigte auf die Stelle, wo er verschwunden war. Im Boot nahmen wir die Verfolgung auf. Netze wurden ausgeworfen, doch vergeblich. Nach mehreren Stunden kehrten wir entmutigt heim. Die meisten glaubten, dass der Schmerz meine Sinne verwirrt hätte. Wir landeten, suchten die Küste weiter ab, wobei einzelne Gruppen sich auf Wälder und Weinberge verteilten. Ich begleitete sie nicht. Ich war völlig erschöpft. Alles verschwamm mir vor den Augen. Der ganze Körper glühte mir vor Fieber. So legte ich mich halb bewusstlos nieder, ließ die Blicke durch den Raum schweifen, als ob ich hoffte, ein geliebtes Wesen zu sehen, das ich unwiderruflich verloren wusste. Schließlich dachte ich daran, dass mein Vater angstvoll meiner und Elisabeths Rückkehr harren würde und dass ich nunmehr allein den Weg zum Elternhaus antreten musste. Der Schmerz übermannte meine Sinne. Meine Gedanken irrten von Gegenstand zu Gegenstand, nur mit meinem Unglück und seinen Folgen beschäftigt. Meine Seele war voll Wirrnis und Entsetzen. Den Tod Wilhelms, Justinens Hinrichtung, die Ermordung Clervals und die meiner Frau. Ich wusste nicht einmal, ob meine einzigen mir gebliebenen Lieben vor der Vernichtungswut des Dämons sicher waren. Womöglich wehrte sich in diesem Augenblick mein Vater gegen den tödlichen Griff, den Leichnam meines letzten Bruders zu Füßen. Der Gedanke erfüllte mein Herz mit unvorstellbarer Pein und trieb mich, unverweilt zu handeln. Ich sprang auf, um auf dem schnellsten Wege nach Genf zu eilen. Es waren keine Pferde zu haben. Ich musste über den See zurückfahren. Der Wind war mir ungünstig, ein strömender Regen fiel vom Himmel herab. Es war aber noch sehr früh am Morgen und ich durfte hoffen, vor Nacht anzukommen. Ich mietete ein paar Männer zum Rudern, nahm auch selbst ein Ruder in die Hand. Die körperliche Anstrengung hatte mir seit je die seelischen Qualen leichter tragen helfen. Aber das grausame Missgeschick, das mich getroffen hatte, die fieberhafte Erregung, in der ich mich befand, machten mich zu jeder Anstrengung unfähig. Ich warf das Ruder beiseite, legte den Kopf in die Hände und gab mich völlig meinen Grübeleien hin. Die mir vertraute Umwelt sprach mir von glücklicheren Zeiten. Noch am Vortage hatte ich mich über den Anblick gefreut, mit ihr, die nunmehr Schatten und Erinnerung war. Einen Augenblick lang hörte es auf zu regnen. Ich sah die Fische im Wasser spielen, wie zuvor, als Elisabeth noch an meiner Seite war. Auf ihnen hatte das Auge Elisabeths geruht. Nichts ist schmerzlicher fürs menschliche Gemüt als eine plötzliche, völlige Veränderung. Mochte die Sonne scheinen, die Wolken vom Himmel verschwinden. Mir war seit dem gestrigen Tag jede glückliche Stunde versagt. Ein Teufel hatte mir jede Hoffnung künftigen Glücks entrissen. Keinem Wesen war so viel Elend zugefallen wie mir. So viel Missgeschick war einzigartig in der Geschichte der Menschen. Ich erreichte Genf. Mein Vater und Ernst waren noch am Leben, aber als er meine Schreckenskunde vernahm, brach der vor Schmerzen früh zum Greis gewordene völlig zusammen. Verehrungswürdiger alter Mann. Ich sehe ihn noch vor mir, wie sein Blick hilflos umherschweifte und wie sein Auge Glanz und Leben verlor. Seine Nichte, die ihm lieber war als eine eigene Tochter, war tot. Er liebte sie mit der ganzen Zärtlichkeit, welche ein Mann aufbringen kann an seinem Lebensabend, als er die Fülle seiner Liebe auf die wenigen übertragen musste, die ihm verblieben waren. Vermaledeit! Dreimal vermaledeit der Feind, der diesem grauen Haupt Schmerz zufügte, der ihn mit wirrem Sinne elend werden ließ. Er vermochte es nicht, in Qual und Schrecken weiterzuleben. Ein Schlagfluss fällte ihn nieder. Nach wenigen Tagen starb er in meinen Armen. Was mit mir geschah? Ich weiß es nicht. Ich verlor alle Empfindung. Ich entsinne mich nur, dass ich im Dunkel mit Ketten gefesselt lag. Manchmal war es mir, ich wandelte mit meinem Jugendgefährten durch Blumenauen und üppige Täler. Ich erwachte und fand mich eingekerkert. Trübsinn übermannte mich. Doch allmählich kehrte das Bewusstsein und der Verstand wieder. Ich wurde aus meinem dumpfen Kerker befreit. Denn man hatte mich für wahnsinnig erklärt. Und wie ich später erfuhr, war diese Zelle viele Monate mein Aufenthalt gewesen. Die Freiheit wäre mir ein unnützes Geschenk gewesen, aber mit dem Verstand war auch der Rachdurst zurückgekehrt. Als ich mein unglückliches Leben überdachte, begann ich auch über die Ursache zu sinnen, den Unhold, den ich geschaffen hatte, den Dämon, den ich zu meinem Verderben in die Welt gesandt. Bei dem Gedanken an ihn erfasste mich eine blinde Raserei. Ich wünschte glühend, mich mit ihm zu messen und ihn unter meine Finger zu bekommen, um meine Rache an seinem fluchbeladenen Haupte zu nehmen. Mein Hass blieb nicht lange an unfruchtbaren Wunschträumen haften. Ich sann über die besten Mittel, meinen Feind zu fassen, nach. Einen Monat, nachdem ich meinen Kerker verlassen hatte, begab ich mich zur Stadt zu einem mir bekannten Strafrichter. Ich sagte ihm, ich hätte eine Anklage zu erheben. Mir sei der Mörder meiner Familienmitglieder bekannt. Ich bat ihn dringend, seine ganze Autorität zur Ergreifung des Verbrechers einzusetzen. Der Richter hörte mir aufmerksam und freundlich zu. »Seid versichert«, sagte er, »dass ich keinerlei Mühe noch Anstrengungen sparen werde, um den Übeltäter zu finden.« »Ich danke Ihnen«, erwiderte ich. »Hören Sie darum die Aussage, die ich zu machen habe, an. Es handelt sich wirklich um eine so seltsame Geschichte, dass Sie sie wohl kaum glauben würden, wenn die Wirklichkeit nicht da wäre, um das Unglaubliche zu bestätigen. Die Geschichte ist viel zu logisch, um als Traum missdeutet zu werden, und im Übrigen habe ich keinen Grund, falsche Aussagen zu machen.« Ich sprach ruhig und sachlich. Ich hatte den festen Entschluss gefasst, meinen Vernichter auf den Tod zu verfolgen. Dieses Ziel linderte meine Qual und versöhnte mich etwas mit dem Leben. Ich erzählte also kurz meine Geschichte, wobei ich die genauen Daten angab und mich niemals zu Verwünschungen oder lauten Klagen verleiten ließ. Zunächst schien der Friedensrichter ganz und gar ungläubig. Aber je weiter ich fortfuhr, umso aufmerksamer und interessierter wurde er. Ich sah ihn manchmal vor Grausen schaudern. Gelegentlich malte sich ein lebhaftes Erstaunen, ohne jedes Zeichen von Ungläubigkeit auf seinem Gesicht. Als ich mit meinem Bericht am Ende war, sagte ich, »Das ist das Wesen, das ich anklage. Zwecks seiner Aufspürung und Bestrafung bitte ich Sie, Ihre ganze Macht aufzubieten. Es ist Ihre Pflicht als Richter, und ich glaube und hoffe, dass Ihr menschliches Gefühl sich in diesem Falle nicht der Ausübung Ihres Amtes widersetzt.« Diese Rede rief einen beträchtlichen Wandel auf den Zügen meines Hörers hervor. Er hatte meiner Erzählung mit dem halben Glauben gelauscht, den man Geistern und übernatürlichen Geschichten zuwendet. Aber so wie von ihm verlangt wurde, daraufhin offiziell zu handeln, unterlag er wieder seiner ganzen Ungläubigkeit. Dennoch antwortete er milde, »Ich würde Ihnen gern jede Hilfe in Ihrer Verfolgung zuteilwerden lassen.« Aber es scheint, dass die Kreatur, von der Sie sprechen, eine Macht hat, die alle meine Bemühungen zunichte machen würden. Wer kann ein Wesen fassen, das ein Eismeer überqueren kann, das in Höhlen und rauen Lagern haust, in die der Mensch niemals einzudringen wagte? Außerdem sind viele Monate vergangen, seit er die Verbrechen begangen hat. Wer wird sagen, wohin er gewandert ist und in welchen Gegenden er sich jetzt aufhält? Ich zweifle nicht, dass er in meiner Nähe lungert. Und sollte er wirklich in die Alpen geflohen sein, kann man ihn wie die Gämse jagen und wie ein Raubtier vernichten. Aber ich kenne Ihre Gedanken. Sie glauben mir nicht und wollen meinen Feind nicht, wie er es verdient, bestrafen. Bei diesen Worten funkelte mir die Wut aus den Augen. Der Richter war eingeschüchtert. »Sie irren sich«, sagte er. »Ich will alles tun, und wenn es in meiner Macht steht, das Ungeheuer zu ergreifen, soll er bestimmt die seinen Untaten angemessene Strafe erleiden.« Aber ich fürchte nach allem, was Sie über seine Fähigkeiten gesagt haben, dass er uns bei weitem überlegen sein wird und dass Sie, auch wenn alle nötigen Maßnahmen ergriffen werden, sich auf einen Fehlschlag gefasst machen müssen. Das ist unmöglich. Aber dem, was ich sage, werden Sie doch keinen Glauben schenken. Was kümmert Sie meine Rache? Und obwohl ich weiß, dass Sie ein Laster ist, bekenne ich doch, dass Rache die einzige Leidenschaft ist, die noch in meiner Seele wohnt. Ich spüre unsagbaren Zorn, wenn ich denke, dass der Mörder, den ich losgelassen, noch am Leben ist. Sie verweigern meine gerechte Forderung. Mir bleibt nur eins. Ich widme mich im Leben oder Tode seiner Vernichtung. Als ich das sagte, zitterte ich vor höchster Erregung. In meinem Blick und Ton sprach Raserei und wohl auch jener stolze Grimm, den die Märtyrer einst besessen haben sollen. Für einen Genfer Richter jedoch, der sich mit ganz anderen Dingen als Hingebung und Heroismus beschäftigte, musste die Gemütsregung viel eher den Anstrich des Wahnsinns haben. Er versuchte mich zu beruhigen, so wie die Amme das Kind, und bezog sich auf meinen Bericht als auf die Wirkung des Deliriums. »Mann«, rief ich, »wie unwissend sind Sie doch in Ihrem hochmütigen Dünkel! Halten Sie ein, Sie wissen nicht, was Sie sagen!« Zornig und in höchstem Aufruhr stürzte ich aus dem Hause und entfernte mich, um über einen anderen Weg zur Rache nachzusinnen.